Lebens kleine Dinge wusste ich nichts. Nichts vom Lachen kleiner Kinder, nichts vom Farbenschienen bilden der Licht. Hier, hatte weder Bruder, Brot und Bett. Bin verfallen deiner Schönheit, deinem Charme, und alles war zu spät, ja viel zu spät. Dass sie immer blieb und nie verging, so Matsch. Heute bin ich etwas älter, weiß von mancher Wahrheit oft durch Pein. Auch dass deine Liebe hält immer, ja in dem Gold gefasster Glas immer Stein. Kleine Dinge wusste ich nicht.